Ja, wie ihr seht, ich mache es heute ohne. Ohne Leselampe, Lesebrille, ohne Manuskript. Aber natürlich nicht ohne Vorbereitung, weil meine Dhamma-Vorträge immer über Themen sind, mit denen ich mich zurzeit beschäftige, also Dinge, die mir im Herzen herumgehen. Und das Thema des heutigen Abends hat mich den ganzen letzten Monat beschäftigt, irgendwie so innerlich. Und ich habe erst am letzten Sonntag einen Vortrag zu dem Thema gegeben. Aber ich wiederhole jetzt nicht den Vortrag, es wird ein ganz anderer Vortrag, es ist nur dasselbe Thema, schon einmal aus rein formalen Gründen, weil der letzte Vortrag war auf Thai. Und der heutige, also da hätten nur, glaube ich, zwei der Anwesenden etwas davon, wenn ich es jetzt auf Thai erzählen würde, also heute auf Deutsch. Und der zweite Grund ist die generelle Präsentation oder Herangehensweise an einen Dhamma-Vortrag. Also das hängt ja auch vom Publikum zum Beispiel ab. Heute Bedingungen zum Wohlfühlen vergleichsweise, Heimspiel, Leute, die interessiert sind. Letzten Sonntag war Vesak-Feier des Klosters Dhammapala. Aber nicht im Kloster Dhammapala, sondern in einer Halle in Bern. Ja, schon etwas schöner als eine Turnhalle, aber nicht viel. Und schwierige Bedingungen. Und kurz vorher habe ich erfahren, dass das das zweite Mal war, dass ein westlicher Mönch dort zur Vesak-Feier einen Vortrag auf Thai gehalten hat. Und beim ersten Versuch ist es ziemlich daneben gegangen. Also der hat dann nach wenigen Minuten abgebrochen. Und das habe ich kurz vorher erfahren. Also da habe ich mir gedacht, also mit irgendwelchen Hintergrundinformationen aus Wikipedia oder Sutta-Zitaten muss ich jetzt nicht kommen. Da ist eine andere Herangehensweise gefragt. Und ja, hat auch geklappt. Also kann ich kurz sagen, Tudong-Geschichten ziehen immer. Und ja, es ist also gelungen, weil als Mönch geht es ja nicht nur darum, dass die persönliche Eitelkeit befriedigt wird, dass alle schön zuhören, sondern wir müssen ja aus einer unserer Ordensregeln, aus Respekt vor dem Dhamma, können wir nicht Perlen vor die Säue schmeißen. Also wenn da irgendwie im Hintergrund Lärm stattfindet, die Leute nicht zuhören, dann ist es uns nicht erlaubt, über Dhamma zu sprechen, ganz einfach. Das ist auch der Grund, warum mein Vorgänger, also es ist schon ein paar Jahre her, aufgehört hat, einfach abgebrochen hat. Und das war kein geringer. Also das war jemand, dem ich eigentlich nicht das Wasser reichen kann. Aber warum das so geklappt hat, erzähle ich vielleicht nachher nochmal. So die Fähigkeit, sich auf ein Publikum einzustellen, da sind natürlich übersinnliche Kräfte auch ganz nützlich, die habe ich auch nicht. Deswegen bin ich auch immer für Feedback dankbar. Letztes Jahr habe ich ja gut Feedback bekommen, wo es also hieß, dass also viele meiner Präsentationen etwas unverständlich sind oder einfach zu, ja, tiefschürfend oder was auch immer. Und ich habe mich auch bemüht seitdem. Inzwischen weiß ich, dass es auch die gegenteilige Position gibt, dass das also als seicht empfunden wird, was wir hier präsentieren oder so als Entertainment-mäßig. Und ja, da ist ganz normal, dass Menschen unterschiedlicher Meinung dazu sind. Aber ich habe natürlich schon auch versucht, meine persönliche Einschätzung irgendwie auf solide Füße zu stellen. Und was macht man dann? Schaut man in die Suttas rein. Und das habe ich ja letztes Jahr sogar einen Vortrag drüber gegeben. Also die Kriterien für einen guten Dhamma-Vortrag ist, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Und zum Thema seichtes Dhamma, das gibt es meines Erachtens eigentlich gar nicht. Es ist entweder Dhamma oder es ist kein Dhamma. Und ob es unterhaltsam sein darf oder nicht, sagen die Suttas nichts. Aber ich habe Beispiele gefunden, zum Beispiel eine der letzten Lehrreden in der mittleren Sammlung. Da war ein Mönch, der den Bhikkhunis regelmäßig da mal Vorträge gegeben hat und die haben gesagt, zum Gähnen ist total langweilig, was der immer bringt. Und dann hat er das mitbekommen, ist dann aufgrund seiner übersinnlichen Fähigkeiten in der Luft auf- und abspaziert, hat, glaube ich, Feuer und Rauch ausgestoßen und dann die Leute damit gewonnen, die Bikunis, zu deren Vorteil auch. Und dann auch, glaube ich, profitiert von dem Dhamma, was er auf diese ungewöhnliche Art präsentiert hat. Oder Lehrreden in der längeren Sammlung gibt es eine, wo also die Dhamma-Aussage besteht darin, dass das Zubehör, die Rolle, die wir in unserem Universum, in unserem persönlichen Universum einnehmen, dieses Zubehör, die Sankharas sind vergänglich, die sind unbeständig. Das ist die Aussage. Und vorher eine seitenlange, also vorgelesen, wahrscheinlich stundenlange Beschreibung der Zubehörteile eines Universalherrschers, dass der zum Beispiel eine Frau hat, deren Glieder in der heißen Jahreszeit kühl sind und in der kalten Jahreszeit warm, was schon sehr erstaunlich ist, und die vor ihrem Ehemann aufsteht und nach ihm zu Bett geht, was also noch erstaunlicher ist. Also das habe ich in meinem Laienleben nie erlebt. Also da war ich immer derjenige, der das Frühstück gemacht hat und ans Bett gebracht hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Erläufig. Arbeitsteile. Ja. Ich stehe vor dir, ja. Also es, ich fasse es so auf, dass es legitim ist, Formen zu finden, die jetzt manche vielleicht als zu platt oder wie auch immer empfinden. Vorausgesetzt natürlich, dass die Absicht da ist, Dhamma zu präsentieren und ja auch Respekt vor dem Dhamma zu bewahren. Also irgendwelche Jokes erzählen, um hier als der Dhamma Präsentationsstar aufzutreten, das wäre genauso verfehlt. Und ja, dass es da in Bern in dieser Halle geklappt hat, lag jetzt nicht nur daran, dass ich irgendwelche lustigen Storys erzählt habe. Abgesehen davon, mein Sinn für Humor und der von den Thai-Frauen war nicht dasselbe. Also die haben an Stellen gelacht, die ich gar nicht lustig fand und Sachen, wo ich dachte, Mensch, das ist der totale Gag. Das fand ich nicht so komisch. Also kann man auch nicht so planen. Ja, der dritte Grund, warum das ein ganz anderer Dhamma-Vortrag wird, liegt einfach an der Herangehensweise und an dem Verständnis, aber das ist jetzt schon Teil des eigentlichen Vortrags. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Yassa Saddha Tathagate Achala Supatitita. Amogang Tassa Jivitante. Also das Thema des heutigen Abends ist Saddha. Das wird manchmal als Glauben übersetzt, manchmal als Vertrauen, als Zuversicht. Und daran erkennt man schon, dass es ein Thema ist, was nicht so ganz einfach ist. Für Thais muss ich das Wort Saddha nicht übersetzen, das ist Pali oder Sanskrit und ist aber als Lehnwort in die thailändische Sprache eingegangen. Also die wissen alle, was damit gemeint ist. Die haben auch einen bestimmten Geschmack, wenn die das Wort hören. Das ist ein gutes Wort, das ist ein schönes Wort, ein inspirierendes Wort für die. Wenn ich sage Saddha, das sagt den meisten Westlern nichts. Wenn ich sage Glauben, dann rollen sich denjenigen, die mit christlichem Hintergrund geplagt worden sind, die Zehennägel auf. Wenn ich sage Vertrauen, ist es etwas besser, aber immer noch nicht so ganz. Diese Übersetzungsproblematik, da habe ich ein schönes Beispiel, wie der Geschmack von einem Wort auch nicht einfach per Definition zu klären ist, sondern dass der ganze kulturelle Hintergrund damit reinspielt. Einigen habe ich schon mal erzählt, dass ich in den 90er Jahren mal ein Jahr in Thailand in einem Meditationszentrum gearbeitet habe, in Wat Khao Tham. Und das hat eine Meiji, eine Acht-Precept-Nonne, gegründet, war wohl ihr Familienerbe, ein ehemaliger Kokosnusshain. Und die war Englischlehrerin gewesen in ihrem Leben, bevor sie Nonne wurde. Und die Hälfte war ein Kloster, also ein Samlak Song, sagt man, so ein nicht voll etabliertes Kloster, die andere Hälfte war das Meditationszentrum, wo dann die Westler, wenn sie genug vom Kiffen hatten und von der Full Moon Party, da dann auf Retreat gegangen sind, um mal was Sinnvolles zu lernen. Also ich habe da gearbeitet ein Jahr lang und eines Tages kam sie voller Begeisterung an und sagte, next year I will build a church. Nächstes Jahr baue ich eine Kirche. Und also uns ist die Kinnlade runtergefallen und dachten, Mensch, das hat sie ihr Vertrauen, ihr Satta in die Buddha-Lehre verloren, dass sie jetzt eine Kirche bauen will. Das war genau, natürlich genauso absurd, bis wir dann eben herausgefunden haben, dass in den thailändischen Wörterbüchern steht eben Übersetzung für Boot, Church drin. Sie wollte also ein Boot bauen, eine Uposatha-Halle, eine Ordinationshalle, damit das ein voll etabliertes Kloster werden konnte. Aber wenn du jetzt also mit Thais sprichst, für die ist das Wort Kirche oder Church die Übersetzung für Boot. Also dass dieser ganze Hintergrund, dass das eine Halle ist, in der man zu Gott fleht und was weiß ich, seine Sünden beichtet oder sonst irgendwas macht, das haben die nicht. Diesen Hintergrund haben die nicht. Und für uns ist also das Wort Kirche als Übersetzung für Boot oder Beten für Chanting irgendwie was ganz Unangenehmes. Und das hängt damit zusammen, dass Vertrauen und Glauben einen ganz anderen Stellenwert hat in der christlichen Religion, mit der wir die meisten von uns aufgewachsen sind, als in der Buddha-Lehre. Also wenn man Satta auf Thai übersetzt, dann wird das auch nicht klarer, weil Vertrauen heißt Chür und Glauben heißt auch Chür. Also die thailändische Sprache kann das gar nicht unterscheiden. Aber was ist denn Glauben im Sinne von der christlichen Religion? Ist etwas, was nicht auf Vernunftgründen gegründet ist, sondern im Gegenteil. Also der Philosoph Kierkegaard sagt, ein zeitlicher Gott und ein ewiger Gott ist ein völliger Widerspruch. Deswegen glaube ich es, weil es keinerlei Vernunftgründe gibt, die einem es ermöglichen werden, das jemals zu verstehen oder einzusehen. Oder das Verletzen von Ursache und Wirkung. Paulus' Brief, in dem geschrieben steht, wenn du nicht an Jesus glaubst, dass der am Kreuz gestorben ist und da sein Blut deine Sünden abwäscht, dann kannst du gute Werke tun, aber es ist für die Katz. Oder du kannst ein Sünder sein und glauben, dann ist alles in Ordnung. Also das ist diese Form von Glauben. Das Satta, Vertrauen, ist etwas, was im Gegenteil, das ist auf Vernunftgründen aufgebaut. Es ist etwas, was man künftig erkennen kann. Und es ist etwas, was nicht als einzelner Pfeiler dasteht, wie jetzt der Glauben im christlichen Glauben, also ohne den gar nichts geht, sondern das ist ein Bestandteil von mehreren, die notwendig sind, um auf dem spirituellen Weg vorwärts zu kommen. Ein Bestandteil, mit dem das immer zusammenhängen muss, ist Weisheit, Erkenntnis, was also genau das Gegenteil ist von Glauben in dem christlichen Sinn. Aber im buddhistischen Sinn ist Weisheit und Satta sind zwei Dinge, die zusammengehen müssen. Lumpur Thun, bei dem ich früher mal war, der hat gesagt, wir haben alle, die sich für die Praxis interessieren, haben eine sogenannte anfängliche Weisheit. Und diese anfängliche Weisheit ist das, was uns auf den Weg schickt. Und muss ich doch mal was vorlesen aus dem Morgen-Chanting, die Übersetzung. Hoffentlich kriege ich das hin ohne Brille. Wir alle werden von Geburt, Altern und Tod heimgesucht, von Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Wir sind von Leiden heimgesucht, von Leiden befallen. Vielleicht kann ein Erlöschen dieser ganzen Leidensmasse erfahren werden. Das ist genau die Formulierung, die Äußerung, der Ausdruck von Satta, der am Anfang des Weges steht. Also das ist diese Art von Vorschussvertrauen, die wir der Praxis und der Lehre geben, um überhaupt anfangen zu können. Es beruht auf der Erfahrung, dass wir in einer Situation des Leidens sind und diese Lehre verspricht oder ist vielversprechend oder sieht so aus, als ob uns die da helfen könnte, dass wir da weiterkommen, wenn wir dieser Lehre folgen. Das ist genau mit Satta gemeint. Das sind Dinge, die wir irgendwann mal nachprüfen können. Es gibt im Sanyutta Nikaya auch eine Lehrrede, wird im Zusammenhang mit Paticca-Samuppada, mit der Struktur unseres leidhaften Erlebens, die auf Unwissenheit und Begehren beruht, bei der wir immer nach Dingen greifen, um uns herum aufbauen, um unsere Existenz zu rechtfertigen und zu beweisen. Und genau dieses Ergreifen, was zum Leiden führt, ist der Auslöser dafür, dass wir Satta bekommen können. Es wird manchmal als überweltliche, bedingte Entstehung bezeichnet, was also eigentlich keine richtig zutreffende Bezeichnung ist, aber da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber beruhend auf dieser Erkenntnis, dass wir leiden und dass das eben nicht irgendwie jetzt blöd gelaufen oder Schicksal ist oder sonst irgendwas, sondern dass die Ursache dafür möglicherweise in uns selber steckt und dass wir da möglicherweise was dran machen können. Also mehr wird eigentlich gar nicht gefragt. Mehr wird nicht, ist nicht erforderlich, um eine spirituelle Praxis zu machen. Sagt ihr, okay, das ist doch selbstverständlich. Ja, für uns ist es selbstverständlich. Aber wie schaut es denn aus? 99% der Leute haben ihr Vertrauen oder ihren Glauben darin, dass Glück darin zu finden ist, dass ich mich gesund ernähre, was sicherlich empfehlenswert ist, aber oder mir schöne Dinge kaufe oder Fernseh gucke oder mir die Hucke voll sauf oder irgendwelche Drogen nehme oder den perfekten Partner finde oder eine schöne Reise mache, darin ist das Glück zu finden. Also das ist ja die Strategie, die von 99% der Leute stillschweigend als erfolgversprechend angesehen wird. Aber da findet sich keine Grundlage von Weisheit, denn das sind alles Dinge, die zwischen den Fingern zerrinnen. Es gibt, glaube ich, im Abhidhamma ein paar Definitionen von Satta, die ich euch vorenthalten werde, weil ich kein Satta gegenüber dem Abhidhamma habe. Aber da wird darauf hingewiesen, dass dieses Vertrauen sich auch auf zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung erstreckt. Dass wir also für unsere Handlungen verantwortlich sind, dass wir ein ethisches Verhalten pflegen sollten, um auf dem Weg voranzukommen. Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, dann kommt es ja auch irgendwann zum Thema Wiedergeburt. Das heißt, ich komme nicht als leeres, unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Und mit dem Tod, mit dem Auseinanderfallen dieses physischen Körpers, ist keine Vernichtung gegeben, sondern eine Veränderung. Das ist eigentlich alles, was erforderlich ist. Das kann irgendwie jeder so ein bisschen nachvollziehen. Und diese Form von Satta, von Vorschussvertrauen sozusagen, deckt sich interessanterweise auch mit der Formulierung von weltlicher richtiger Anschauung, was auch mal wieder zeigt, dass Vertrauen und Weisheit gar nicht so keine Gegensätze sind. Es gibt eine Lehrrede, glaube ich, oder vielleicht sogar mehrere in einer Gruppe von Lehrreden im Sanyutta Nikaya zum Thema spirituelle Fähigkeiten, wo erklärt wird, wie Satta zu mehr Weisheit führt und Weisheit wieder zu mehr Vertrauen führt. Dieses Vertrauen ist eben keine exklusive Eigenschaft, die allein ausreicht, um uns auf dem Weg voranzubringen, sondern sie muss mit anderen gekoppelt sein. Wir finden in den Lehrreden, also ich habe bisher 5 gefunden, 5 Gruppierungen, wo Satta drin vorkommt. Zum Beispiel die 5 Dinge, die zu Unerschrockenheit und Selbstvertrauen, zu Selbstbewusstsein führen. Vesa, Raja, Karana, Dhamma heißen die, glaube ich. Das fängt mit Vertrauen an. Dann kommt Ethik, ist ein Ding, was zu Selbstvertrauen, zu Selbstbewusstsein führt, wo man sich vor niemandem fürchten muss, wo man sich nicht verstecken muss. Dann kommt, ich meine, Bildung, natürlich in Bezug auf den spirituellen Weg, nicht irgendwelche weltlichen Angelegenheiten. Dann kommt Großzügigkeit und dann kommt Weisheit. Es gibt eine andere Gruppe von Lehrkategorien, die heißt die Aryavatthi, die 5 Dinge, die zum edlen Wachstum beitragen. Geht los mit Vertrauen, Vertrauen, Ethik, dann Bildung, dann kommt das Aufbringen von Energie, dann kommt Weisheit. Dann gibt es eine Gruppe von 7 Errungenschaften der Edlen. Geht los mit Vertrauen. Als zweites kommt Ethik. Dann kommt wieder Bildung. Und dann kommt Schamgefühl und Gewissensscheu. Und dann, weiß ich jetzt nicht, Großzügigkeit kommt, glaube ich, wieder. Und Weisheit. Was haben die alle gemeinsam? Die fangen an mit Vertrauen und hören auf mit Weisheit. Dann gibt es 2 weitere Kategorien. Das sind die 5 spirituellen Kräfte und die 5 spirituellen Fähigkeiten. Und die kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Könnt ihr alle aufzählen? Die gehen los mit Vertrauen und hören auf mit Weisheit. Und welche sind die 3, die dazwischen kommen? Energie mit dabei. Energie ist das zweite, genau. Das dritte. Samadhi. Ganz genau. Ja. Also es geht los mit Vertrauen, dann kommt Energie, dann kommt Achtsamkeit, dann kommt Sammlung und dann kommt Weisheit. Das sind die 5 spirituellen Kräfte oder 5 spirituellen Fähigkeiten. Die sind unterschiedliche Aspekte derselben Gruppierung sozusagen. Es gibt eine Lehrrede, wo das sehr schön erklärt wird. Es ist ganz klar, wir haben Vertrauen, dass eben dieser Weg uns aus dem Leiden herausführen kann. Und wir bringen Energie auf, um das auch auszuprobieren. Wenn wir Energie aufbringen, dann Teil dieses Energieaufbringens ist, immer wieder in den Augenblick zurückzukehren. Nicht irgendwelche Projektionen, Erinnerungen, sondern in die Gegenwart zurückzukommen, um zu schauen, ob das tatsächlich funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir immer wieder in die Gegenwart zurückkommen, wird sich unser Geist sammeln. Wenn sich der Geist sammelt, sieht er klar die Dinge so, wie sie sind, nicht so, wie wir sie gerne hätten oder uns vorstellen oder idealisieren. Und wenn wir die Dinge sehen, so wie sie sind, dann merken wir, aha, das stimmt ja tatsächlich. Ein Teil dessen, was ich auf Vorschuss angenommen habe, habe ich jetzt nachprüfen können. Und dass diese Erkenntnis natürlich dem Vertrauen unglaublich Vorschub gibt, das ist ganz klar. Soweit hat es funktioniert, dann wird der Rest wahrscheinlich auch funktionieren. Und die Buddha-Lehre ist aus einem Guss. Also das sind nicht irgendwelche Dinge, so Stückwerk. Je mehr wir da in die Materie eindringen, desto mehr stellen wir fest, dass die Buddha-Lehre aus einem Guss ist. Umso leichter fällt es uns dann auch, Vertrauen aufzubringen. Also es ist so eine Spirale. Es fängt an mit Vertrauen. Es geht über diese anderen Faktoren zur Weisheit, wieder zum Vertrauen auf immer höherer Ebene. Eine andere Möglichkeit, die 5 spirituellen Fähigkeiten zu betrachten, die taucht in den Suttas nicht so oft auf. Das ist die Frage des Gleichgewichts. Also wenn ich das so kontempliere, stelle ich mir immer ein Mandala vor. Das auf der einen Seite ist Vertrauen, auf der anderen Seite ist die Weisheit. Dann haben wir Energie und Samadhi auf der anderen Seite. Und in der Mitte ist die Achtsamkeit. Das ist das Zentrum, das ist sozusagen die Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass die anderen Fähigkeiten im Gleichgewicht bleiben. Wenn wir zu viel Vertrauen haben, zu wenig Weisheit, also im Grunde kann nichts passieren. Also es ist nicht so wie bei diesen alten Balkenwagen. Also wenn das eine raufgeht, geht das andere automatisch runter, sondern Lungpa Thun hat immer gesagt, das ist wie 2 Füße. Also man sollte mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß, ist egal, womit man anfängt, aber wenn man dann den nächsten Schritt machen will, dann muss der andere Fuß kommen, sonst kommt man ins Stolpern. Das heißt also, wenn ich mit Satta, mit Vertrauen einen Vorschuss gebe, dann muss ich mit der Weisheit das verifizieren sozusagen, damit Vertrauen dann weiter wachsen kann. Oder umgekehrt, wenn ich mit Weisheit anfange, dann brauche ich die Kraft des Vertrauens, um über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Weil Weisheit erstreckt sich ja nur auf das, was ich schon sehen kann. Das heißt, ich würde mich dann auf einem begrenzten Gebiet bewegen, aber ich will ja meine Grenzen überschreiten. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall diese Kraft des Vertrauens dazu, um weitermachen zu können. Also dieses Vertrauen, das hat ja auch was mit Zufluchtnahme zum Beispiel zu tun. Also wir setzen uns in Verbindung mit etwas, was außerhalb der Welt steht, während wir selber noch im Sumpf stecken. Da in der Eckbecker-Klinik, wo ich im April war, da haben sie mich ein paar Mal gefragt, oder es kam auf eben das Thema, ob Buddhismus denn eine Religion sei. Und ich habe dann gesagt, naja, wenn man an einen Schöpfergott glauben muss, der unsere Geschicke lenkt, dann ist Buddhismus keine Religion. Aber wenn wir uns in Verbindung setzen, Religion heißt ja wieder verbinden oder in Verbindung treten. Wenn wir uns in Verbindung setzen mit etwas, was jenseits von unserem Horizont ist, dann ist Buddhismus durchaus eine Religion. Also ich habe 1990 in Varanasi im Burmese Vihara übernachtet und da hat ein indischer Mönch mir voller Begeisterung und voller Eifer gesagt, ja, Zuflucht zum Buddha nehmen, das bedeutet Zuflucht zur eigenen Achtsamkeit nehmen. Und damals hatte ich noch nicht besonders viel Ahnung, aber die Antwort hat mir nicht so besonders gut gefallen. Also rein intuitiv habe ich mir gedacht, das erscheint mir irgendwie komisch. Und jetzt kann ich natürlich sagen, klar, es ist komisch, weil Achtsamkeit ist zwar unheimlich wichtig, aber diese Achtsamkeit unterliegt ja noch der bedingten Entstehung, die anfängt mit Unwissenheit. Das heißt, ich kann zwar unheimlich achtsam sein, aber alles, was ich mit meiner Achtsamkeit sehe, ist von Unwissenheit infiziert. Das heißt, diese Art von Zuflucht ist keine besonders tolle Zuflucht. Eine sehr fragwürdige Zuflucht, wenn ich Zuflucht zu meiner eigenen Achtsamkeit nehmen sollte. Abgesehen davon, dass sie manchmal halt wirklich auch nicht besonders doll ist. Wenn ich Hindernisse mich überwältigen, ich von Sorgen gequält bin oder Zweifeln oder was weiß ich, dann tut sich da nicht viel mit dem Verweilen im Augenblick, zu dem ich da Zuflucht nehmen könnte. Letztes Jahr habe ich auch von diesen Vortrag über Jnanavira gehalten, der ja so als intelligenter, schlauer Kopf gilt, aber der hatte unheimlich viel Satta, der hatte unheimlich viel Vertrauen. Sein Buch geht los mit richtiger Anschauung ist abhängig von ein Sutta-Zitat von zwei Dingen, nämlich die Äußerung eines anderen und Yoniso Manasikara, zugrunde Vordringen der Aufmerksamkeit, weise Betrachtung. Ja, die Äußerung eines anderen ist das, was uns der Buddha hinterlassen hat. Und um uns mit dem in Verbindung zu setzen, was also, wenn wir im Sumpf stecken und jemand steht außerhalb des Sumpfes um uns, bietet uns die Hand an, dann muss ich eben Vertrauen haben, das auch anzunehmen. Ja, Samadhi und Energie muss auch balanciert sein, aber das würde jetzt, glaube ich, etwas zu weit von dem Thema wegführen. Vertrauen ist ganz klar die Gegenkraft zu Zweifel, zu Unsicherheit. Energie ist ganz klar die Gegenkraft zu Schläfrigkeit und Mattheit und Trägheit. Achtsamkeit, die Fähigkeit in den Augenblick zu kommen, ist die Gegenkraft zu Rastlosigkeit, Abschweifen in Zukunft und Vergangenheit. Sammlung ist wahrscheinlich dann die Gegenkraft zu Abneigung und Weisheit die Gegenkraft zu haben wollen, zur Sinnesbegierde. Also an dem Tag da bei dieser Vesak-Feier, also das war letzten Sonntag, also nicht an Vesak, sondern letzten Sonntag, da ging es mir gesundheitlich mal wieder ein bisschen nicht ganz so gut, war ich etwas schlapp beieinander und wir liefen in diese Halle ein, die Luft war total stickig, es war ein Höllenlärm, Essensgerüche durcheinander und dann also denkbar ungünstige Bedingungen so eine L-förmige Halle. Also geradeaus waren Teppiche. Wir saßen auf dem Boden vor einer Bühne. Nicht auf der Bühne, sondern vor einer Bühne. Und da waren also 70 Leute. Und dann nach rechts ging auch so ein Raum weg. Da war dann so eine Restaurantbestuhlung. Da saßen 70 Leute. Und es kamen also unheimlich viele, die einfach nur ein gesellschaftliches Ereignis haben wollten. Und ich dachte mir, nachdem ich kurz vorher erfahren hatte, dass das schon mal gründlich in die Hose gegangen ist, und dann eine Dreiviertelstunde nach dem Essen irgendwie so einen Vortrag geben, ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Ja, mich hingesetzt und Augen zugemacht und dann Vertrauen in die Buddha-Lehre kontempliert. Habe mir gedacht, all diese lärmenden Leute, die 150 Leute, die da jetzt hier so rumhocken, selbst die, die sich jetzt vielleicht nicht so besonders für meinen Dhamma-Vortrag interessieren werden, die bringen hier was zu essen her, die unterstützen das Kloster Dhammapala, die sind Bestandteil der Millionen und Millionen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass die Buddha-Lehre bis heute verfügbar ist. Also das war sozusagen angewandte Satta. Und in dem Moment ist mein Geist sehr still geworden. Und anschließend war ich bis in die Haarspitzen voller Energie. Ja. Habe dann mit diesem ranzigen Funkmikrofon, so kiloschweres altes Teil mit der abgenudelten PA, dann den Vortrag gehalten. Und ja, hat gut geklappt. Und ich habe gedacht, das passt gut zum Thema. Also die Kraft des Vertrauens etwas ausgelöst hat, was also ziemlich unerwartet kam. Natürlich nicht unvorbereitet, ohne Ursachen gibt es nichts. Aber es war nichts, was auf dem Intellekt beruhte. Weil diese Kontemplation, klar, das war eine verbale Sache, aber die hat etwas ausgelöst, was wirklich auf einer tiefliegenden emotionalen Ebene liegt. Und genau das ist die Funktion von Satta. Denn ja, wir müssen eben die Hand ergreifen, die sich vom rettenden Ufer uns streckt. Wir müssen über das hinausgehen, was wir schon wissen. Das, was wir schon wissen, das können wir mit Worten formulieren. Aber dieses Vertrauen, sich einlassen, das ist etwas, was man auch nicht so per Knopfdruck bewerkstelligen kann. Stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann man es denn bewerkstelligen? Klar, indem man die Weisheit, die man hat, diese grundlegende Weisheit, von der Lungpa Tun immer gesagt hat, unterschätzt die nicht. Nicht gering achten, das, was wir an Weisheit schon mitbringen, wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind. Einsetzen. Wir setzen uns ein, indem wir bestimmte Übungen auch machen. Es gibt ja diese Übungen der Hingabe, wie was wir vorhin gemacht haben, Kontemplation von den Qualitäten von Buddha Dhamma Sangha. Lopa Tongdeng weist immer wieder darauf hin, dass Itipiso ist der mächtigste von allen Schutztexten. Die Kontemplation der Eigenschaften eines erwachten Wesens. Ein erwachtes Wesen beschreibt sich selbst, weil die Worte stammen ja vom Buddha. Natürlich, wenn wir das so lesen oder die Übersetzung lesen, aber wir chanten sie auch zweisprachig, dann kann es sein, dass sich da nicht so besonders viel tut. Dass es ein bisschen farblos ist. Ne? So, aber ist der Erhabene vollkommen in Wissen und Wandel. Aber ja, was sollen wir tun? Also das ist tatsächlich die bestmögliche Art und Weise, das auszudrücken. Aber wie wir das mit Fleisch versehen können, dieses Gerippe, das liegt an uns selbst. Dazu brauchen wir eben diese Weisheit. Fällt mir ein, habe ich gerade vorhin in Ajahn's Pilgerbuch gelesen, ich glaube an den Wakkali, wer den Buddha sieht, sieht Dhamma. Wer Dhamma sieht, sieht den Buddha. Also Vertrauen zum Buddha und Vertrauen zum Dhamma, diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Je mehr wir von Dhamma verstehen, desto mehr können wir uns mit dem Buddha in Verbindung setzen. Jetzt nicht als eine historische Persönlichkeit, nicht als irgendwie eine göttliche Figur in höheren Sphären, die Emanationen schickt, so wie es im Mahayana gelehrt wird, sondern als ja, die Personifizierung der Lehre. Dhamma ist nicht irgendwie ein System von Philosophien oder von Therapien oder irgendwas, sondern das ist das, was sozusagen die Aktivität von dem Zufluchtsobjekt, was auf dem Trocknen steht und uns aus der Hand reicht, dass wir aus dem Sumpf rauskommen können. Kontemplation von Sangha war für mich auch immer jahrelang ja, irgendwie ein bisschen farblos, ein bisschen fade Sache. Die gut praktiziert haben, die geradlinig und meisterlich oder wie auch immer praktiziert haben und ein tolles Verdienstfeld für die Welt sind und so weiter. Irgendwann bin ich dann drauf gekommen, das mit lebenden Qualitäten von lebenden Kruba Achans in Verbindung zu bringen. Und plötzlich ja, habe ich da ähnliche Erlebnisse gehabt wie auf dieser Feier, wo dann ja, also da tiefgreifende Dinge dann einfach passiert sind, Prozesse ins Rollen gekommen sind, die ich einfach mit meinem Verstand, ja, so ist also Sangha, das sind also die gut praktiziert haben. Das hat halt nicht ausgereicht, da hat halt der Saft gefehlt. Also wenn wir die Möglichkeit haben, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten oder uns an die erinnern können, einmal so einen Kontakt hatten und uns an die erinnern können, dann ist da schon viel geholfen, um die Kontemplation von Sangha wirkungsvoller zu machen. Wobei da ein Wort der Vorsicht geboten ist, denn Vertrauen, Inspiration ist nicht dasselbe wie Faszination oder Begeisterung. Also wir haben Qualitäten wie zum Beispiel Berühmtheit oder die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, finden wir bei auch im Mönchsorden. Und da kann man unter Umständen auf die Nase fallen. Also wenn jemand sehr bekannt ist, heißt das noch lange nicht, dass der die Qualitäten von edler Sangha hat. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an einen Fall in den 90er Jahren, wo ein extrem gut aussehender Mönch, der hatte 5 Millionen Anhänger in Thailand und ja, alle hielten ihn für einen Heiligen. Aber warum? Ja, weil er so bekannt war, weil er so gut aussah, weil er so schön lächeln konnte und die Leute für sich gewinnen konnte. Und dann ja, ist er halt ethikmäßig wohl ziemlich abgestürzt und ist auch dann seinen Mönchsstatus verloren. Und 5 Millionen Thais haben ihr Sattva verloren. Warum? Weil sie Bekanntheit und eben solche äußeren Qualitäten, die nichts mit Herzensläuterung zu tun haben, sondern einfach mit Einflussnahme. Bekanntheit und Ruhm und viele Freunde haben, das gehört zu den 8 weltlichen Dhammas. Das hat nichts mit überweltlichen Qualitäten zu tun. Also da müssen wir dann eben schon aufpassen, wenn wir Kontemplation von Sangha auf spezielle Personen beziehen. Also da ist dann wiederum Weisheit gefragt. Weisheit und Vertrauen, die zusammengehen müssen, die sich möglichst ausbalanciert entwickeln müssen. Ja, und das vierte Kontemplationsobjekt, um Vertrauen zu entwickeln, ist unsere eigene Praxis. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ja, was ist das für eine Zuflucht, wenn wir zu unserer eigenen Achtsamkeit Zuflucht nehmen? Aber Es empfiehlt sich nicht unbedingt, die eigene Praxis an solchen Eigenschaften festzumachen, wie Sammlung oder Achtsamkeit. Das sind Dinge, die zwar ja auch wichtig sind zu kontemplieren und zu schauen, wie kommen wir dahin, wie können wir das fördern. Aber das sind eben Dinge, die mal rauf, mal runter gehen. Unter Retreat-Bedingungen ist unsere Achtsamkeit super, unsere Sammlung super. Dann kehren wir in den Alltag zurück. Das gilt für Mönche übrigens genauso. Wir haben auch Phasen, wo es mal besser geht und mal weniger gut geht, weil wir einfach viel anderes Zeug zu tun haben. Ja, da ist dann Achtsamkeit und Samadhi nicht so gut. Aber es gibt eben Qualitäten, die kontinuierlich anwachsen können, wie Geduld, Ethik, liebende Güte, Gleichmut, Aufrichtigkeit. Da können wir schauen, was hat sich da getan. Hin und wieder mal innehalten und gerade in Phasen, wo wir mutlos sind. Ja, vorhin gesagt, Satta ist eins von den 5 Dingen, die uns mutig machen, Selbstvertrauen geben. Hin und wieder mal kontemplieren, was hat sich da getan in der Hinsicht, seit ich angefangen habe zu meditieren oder mich für einen spirituellen Weg zu interessieren oder wie auch immer wir das nennen wollen. Da zu schauen, hat sich da was getan. Nekkama wird immer mit Entsagung übersetzt, aber Ajahn Tiradamo hat mich vor Jahren schon darauf gebracht, dass es einfach besser ist, diesen Begriff so zu sehen, das Leben einfacher gestalten. Gelingt es mir, mein Leben einfacher zu gestalten? Oder ist es immer noch so fürchterlich kompliziert, dass ich so viele Dinge brauche, die mir helfen sollen, mein Leben leichter zu machen, aber in Wirklichkeit alles immer komplizierter machen? Oder habe ich es tatsächlich schon geschafft, davon etwas Abstand zu nehmen? Rege ich mich noch immer so viel auf, wenn mich jemand kritisiert? Wie früher? Oder kann ich sagen, okay, so ist es eben. Lob und Tadel, die 8 weltlichen Erscheinungen kommen und gehen. So what? Wie weit gelingt es mir, aufrichtig in den Spiegel zu schauen und auch meine Fehler zu sehen, ohne mich damit zu geißeln, ohne mich selbst damit zu verdammen, sondern einfach zu sehen, aha, so, da ist was, da ist noch was zu tun. Und die Fähigkeit, in den Spiegel zu schauen, hängt auch damit zusammen, wie ethisch ich mich verhalte. Wenn ich daran arbeite, mein Handeln mit Sprache und Körper so zu gestalten, dass ich mir selbst und anderen möglichst wenig Schaden zufüge, dann ist es okay, Fehler zu haben. Wenn ich also diese Bereitschaft habe und mich ehrlich an die Arbeit mache und meinen Fähigkeiten entsprechend da was tue, dann kann ich in den Spiegel schauen und sagen, okay, da habe ich Erfolg gehabt, da hat es funktioniert, da hat es noch nicht funktioniert, woran liegt es, was kann ich ändern? Ich sage, okay, da tut sich was. Da kann eben Inspiration und Vertrauen über die eigene Praxis entstehen. Und wer den Buddha sieht, sieht Dhamma, wer und Sangha sind die, die praktiziert haben. Und meine eigene Praxis hängt ja auch mit Dhamma zusammen. Also es sind alles wiederum Dinge, die miteinander ein Ganzes ergeben. Dhamma besteht nicht aus Schubladen. Genauso die 5 spirituellen Fähigkeiten, von denen Satta eins ist, in Wirklichkeit sind das einfach nur verschiedene Teilaspekte von einer Sache. Vielleicht noch zum Schluss einen Aspekt von Satta erwähnen, dass ja, das auch eben etwas ist, worin man Vertrauen haben kann. Jetzt gerade wir als Mönche sind ja davon abhängig. Wir leben ja praktisch vom Satta derjenigen, die uns unterstützen. Ohne dieses Satta, ohne dieses Vertrauen, wäre die Lehre schon längst ausgestorben, wäre auch der Orden schon längst ausgestorben. Ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, was ich denn gerne esse. Also gerade die Thais wollen ja, und nicht nur die Thais, also viele Leute wollen eigentlich den Mönchen was zu essen geben, was denen auch schmeckt und was gesund ist und so weiter. Und wenn man gefragt, was wir denn gerne essen, was denn das leckerste Essen ist, und meine Standardantwort ist, das, was aus Vertrauen gegeben wurde. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Gesülze, sondern das meine ich tatsächlich ernst. Also gerade Mönche, die schon auf Tudong waren, also Gruber Dan war ja auch, bevor er hierher kam, in Deutschland unterwegs auf Tudong, und er kann das sicher bestätigen, dass einem da das Herz aufgeht, wenn man da irgendwo steht und Leute, die einem nichts schuldig sind, was zu essen geben. Einfach aus Vertrauen, dass das jetzt jemand ist, dem man das geben sollte, aber auch Vertrauen in das eigene gute Herz. Vertrauen darin, dass das was Gutes ist, jemandem was zu geben. Davon leben wir, wenn wir auf Tudong sind. Wir leben auch hier davon. Nur in so einem geregelten Klosteralltag vergisst man das manchmal. Und dafür sind dann diese Exkursionen immer ganz gut, um sich das wieder klar zu machen, dass wir davon leben. Ja. Also das leckerste Essen ist das, was aus Vertrauen uns gegeben wird. Von daher habe ich jeden Tag leckeres Essen. Jetzt mal ein bisschen auf materielle Notwendigkeiten des Lebens zurückzukommen. Ja, Vertrauen in die guten Qualitäten, Vertrauen auch in Metta, das Gute im Menschen, Vertrauen in das Gute im Menschen. Vertrauen in das eigene Gute. Also jetzt erzähle ich doch noch eine Tudong-Geschichte. Als Lungpo Man und Lungpo Khao in den Bergen unterwegs waren, zusammen, und plötzlich ein dicker Elefant im Weg stand. Die Geschichte steht ja schon in dem Buch Mutter Daya drin, brauche ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Jedenfalls hatten die dann das Vertrauen, dass Lungpo Khao mit seinem Metta diesen Elefanten dazu bewegen kann, den Weg frei zu machen. Und das hat er auch tatsächlich getan. Lungpo Khao hat dann mit ihm gesprochen: Großer Bruder Elefant, du bist so schön fett und so schön stark und wir sind so schwach, aber wir müssen jetzt mal da vorbei, bitte. Und er hat dann den Weg freigegeben. Und ich war mal in genau derselben Situation, nur dass es kein Elefant war, sondern ein großer Wasserbüffel, an einem Weg, wo ich unmöglich ausweichen konnte, an einem steilen Hang, rechts und links sperriger Bambus und so ein schmaler Weg. Und da stand so ein Wasserbüffel und da stand so da. Na? Was willst du denn? Und dann fiel mir diese Geschichte ein und ich hatte Vertrauen, A, dass die Geschichte wahr ist, B, dass ich auch ein bisschen Metta habe, und C, dass der Wasserbüffel da positiv drauf reagiert. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt: Na, großer Bruder Wasserbüffel, du bist so schön fett und so groß und stark und ich bin so schwach, ich muss jetzt aber da mal vorbei. Und also ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber der ist tatsächlich von dem Weg runtergegangen und hat mir dann den Weg freigegeben. Ich hatte dann trotzdem ziemlich Herzklopfen, als ich an dem vorbeigegangen bin. Ja, Satta, das ist ein Thema, was für manche Leute Westler leichter fällt, aber es gibt auch viele, ich habe jetzt auch gerade in der Schweiz wieder mit Menschen gesprochen, die dann gesagt haben, ja, was ist denn dann der Unterschied zwischen Glauben und Satta, wenn ich eben so Dinge für gegeben annehme wie Wiedergeburt oder dass es Karma tatsächlich gibt. Ist das nicht dasselbe? Weil ich kann es ja nicht nachprüfen. Ist das nicht dasselbe, als wenn ich in die Sündenvergebung durch das Blut Jesu glaube? Aber es ist nicht dasselbe, weil ja, die Sündenvergebung mein unheilsames Tun ungeschehen wird, dadurch, dass jemand anders an einem Hinrichtungsinstrument gestorben ist, da ist kein Zusammenhang da von den Ursachen und Wirkungen. Aber ich kann in meiner eigenen Praxis schauen, wenn ich merke, Zorn kommt in mir hoch, kann ich genau zuschauen, wie ich da Leiden mir schaffe. Ich kann genau sehen, wie dieses Leiden schwächer wird, wenn es mir gelingt, den Zorn loszulassen, zum Beispiel. Da kann ich im Kleinen eben diese Ursächlichkeit, die ja das Grundprinzip hinter Kamma ist, dass unsere Handlungen Wirkungen haben, dass die nicht zufällig sind, dass wir Verantwortung haben dafür. Das kann ich da genau beobachten. Und da ist eben wieder, wie Weisheit und Vertrauen zusammenarbeiten. Es gibt auch eine Lehrrede, wo der Buddha sagt, es sind bestimmte Sachen wie Wiedergeburt, die können wir im Moment vielleicht nicht sehen, aber wir können so als Hypothese, sagt man, als Arbeitsgrundlage sie annehmen. Wenn wir nicht der Meinung sind, dass es nach dem Tod weitergeht, ja, dann können wir uns im Prinzip benehmen, wie wir wollen. Und wenn es dann tatsächlich nicht nach dem Tod weitergeht, dann haben wir trotzdem verloren, weil wir dann einfach anecken, weil wir dann leiden für uns selber und andere Menschen im Hier und Jetzt schaffen. Wenn es aber nach dem Tod weitergeht und wir dann zusätzlich noch die Folgen davon ernten, dann haben wir doppelt verloren. Also dann tun wir so, dass wir doppelt gewinnen und nehmen einfach mal an, es wird nach dem Tod weitergehen, Wiedergeburt. Also diese Art der Gedankenführung ist in dieser Lehrrede in verschiedenen Aspekten vorgeführt. Also wir tun so, als ob es Wiedergeburt gibt, als ob es Kamma gibt, weil wir auf dieser Grundlage weisere Entscheidungen treffen werden. Und nach wird es uns gelingen, das vielleicht nachzuprüfen. Es gibt sogar Arahants, die sich nicht an frühere Leben erinnern können. Aber für die völlig klar ist, dass da eine Kontinuität von Ursache und Wirkung stattfindet, solange noch Begehren da ist, Unwissenheit und Begehren da ist. Und wenn es abgeschnitten ist, dann ist auch diese Kette abgeschnitten. Dann ist tatsächlich das erfüllt, was ich vorhin vorgelesen habe. Vielleicht kann mit dieser Praxis ein Ende der ganzen Leidensmasse erfahren werden. Ja, dazu ist es notwendig, dass wir es ausprobieren. Dazu ist Vertrauen notwendig. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag einen kleinen Denkanstoß dazu liefern kann und ist hiermit zu Ende. Hebung. Ja, eins habe ich vergessen für den Vortrag. Vers, Vers hast du noch gar nicht. Den Vers? Den Anfangs. Yassa sattha tathagate acalasupadetita. In wem Vertrauen in den Tathagata, in den Sogegangenen, fest verankert ist, dessen Leben ist nicht umsonst. Oder vergebens, ist nicht, dessen Leben ist nicht vergebens. Ist aber eine abgekürzte Version. Aber für einen Vortrag im Ajahn Chah Style muss man immer eine Uhr haben, ne? Weil es geht ja dann nach Zeit. Nicht wenn die Notizen zu Ende sind, sondern wenn die Zeit abgelaufen ist, dann reicht, ne? So eine Stunde war das. Gute Zeit. Okay. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Vertrauen im Buddhismus. Kommt das nicht von selber? Also so, ja, so wie ich es verstanden habe, würde es eigentlich von selber kommen durch die Praxis? Und wie kann man dann noch extra mehr vertrauen? Das könnte ja, das wird klar. Also im Idealfall, klar, wächst das durch die Praxis an, aber was ich versucht habe darzulegen, ist, dass wir unter Umständen bestimmte Hindernisse mitbringen, also gewisse innere Abneigung dagegen, irgendetwas, was im Weg steht. Und wenn wir das nicht haben, umso besser, aber viele von uns haben es. Und ich stelle das eben immer wieder fest. Heute Mittag habe ich mich mit dem Gero unterhalten, der erzählte von irgendwelchen Leuten, die anfänglich totale Abneigung hatten gegen so dieses ganze Drumherum. Die dachten, Meditation ist alles. und dann im Laufe der Jahre festgestellt haben, dass das Herz weicher und akzeptierender und aufnahmefähiger wird, wenn eben so gewisse Handlungen der Hingabe, wie wir es hier halt hier so machen, mit eingebaut werden. Und das ist dann ein Zeichen für einen Fortschritt, dass diese Hindernisse abgebaut wurden in dem Fall. Aber viele Menschen haben das erstmal. Es ist auch okay. Also es ist ja, wir müssen uns ja deswegen nicht schlecht fühlen, weil wir bringen eben unseren Hintergrund mit. Wir haben unsere Konditionierungen, die können wir nicht einfach sagen, so jetzt bin ich Buddhist und fange ganz von vorne an. Das geht nicht so. Also alles, was wir an neuen Dingen lernen, muss ja teilweise mit dem übereinstimmen, was wir schon kennen, was wir für richtig halten. Sonst würden wir es völlig ablehnen. Aber es muss sich auch teilweise davon unterscheiden, sonst wäre es ja nichts Neues. Dann würden wir uns nur im Kreis bewegen. Also dieser scheinbare Widerspruch, auf der Suche zu sein nach etwas, was wir nicht kennen. Woher wissen wir, dass wir auf der richtigen Spur sind? Also das sind so verschiedene Dinge, die wir beachten und kontemplieren können. Und Vertrauen ist eben eine Kraft, die in die Richtung zieht, wenn sie mit Weisheit gekoppelt ist. Und eigentlich kann dieses Vertrauen, von dem ich gesprochen habe, nur entstehen, wenn eine gewisse Form von Weisheit schon da ist. Wenn du jetzt natürlich fragst, ja, wo kommt das her, dass manche Leute sich jetzt hier dafür für einen Weg inneren Wachstums interessieren und andere nicht, tja, dann kann ich immer nur irgendwie in die Vergangenheit zurückverweisen und letztendlich keine endgültige Antwort finden. Warum zweigt es bei dem einen in die Richtung ab und er wird ein Mensch, der einen spirituellen Weg geht, und heute Morgen habe ich wieder die Springschwänze gesehen. Also die haben überhaupt keine Möglichkeit zu praktizieren. Die sehen aus wie ein Rußfleck im Wald. Das ist deren Beschäftigung, auszusehen wie ein Rußfleck im Wald. Also die haben, das ist so ein Haufen von so primitiven Urinsekten, die da einfach ihr Ding machen. Also wie lang ist der Weg von der Daseinsform bis zu einem Menschen, der Dhamma praktizieren kann? Wie viele Abzweige sind da in die richtige Richtung gegangen? Also das Buddha hat gesagt, man wird wahnsinnig, wenn man versucht, über solche Dinge nachzudenken. Aber was wir durchaus tun können, ist, das Ergebnis dieser vielen Abzweigungen zu betrachten. Jetzt sind wir hier, jetzt haben wir die Gelegenheit zu praktizieren. Wir können eine gewisse Dankbarkeit für unsere jetzige Situation aufbringen. Wir können auch Vertrauen daraus schöpfen. Ja, wir haben es drauf. Wir sind bis hierher gekommen. Satta, einer der Bestandteile für Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen. Ich glaube, ein Teil deiner Antwort liegt ja auch in dem, was du vorgelesen hast. Also das. Genau, dass man das Leiden kontempliert. Wobei eben diese Einschätzung ist ja auch schon wieder ein Ausdruck von Weisheit zugleich, nicht nur Vertrauen. Also die beiden gehören zusammen. Man kann sagen, auch dass es ein Indiz ist fürs Voranschreiten in der Praxis oder in der Weisheit, dass diese Ausschläge von dem Pendel, sag ich mal, aus der Mitte raus, also in Richtung Grenze oder über die Grenze, dass die kleiner werden. Dass ich nicht mehr so, also dass das Pendel eben nicht mehr so groß ausschlägt, sondern ich komme immer mehr zur Mitte und muss nicht mehr so viel so extrem ausloten. Tja, wie misst man das? Also wenn ich das daran messe, wie viel Schaden ich anrichte mit meinen Handlungen, dann wird das Pendel hoffentlich kleiner im Lauf der Praxis. Aber wenn ich mir anschaue, wie sieht das subjektiv aus? Also die letzte Schlacht des Buddha, da hat wahrscheinlich nur noch so viel gefehlt. Und es war also eine Armee, Krimekala, der Elefant, so hoch bis in die Wolken. Und also das muss heftig gewesen sein, so subjektiv. Aber wenn ich jetzt seine restlichen Verblendungen und unheilsamen Tendenzen mit meinen vergleiche, war das unheimlich wenig. Aber halt je nachdem, wo man halt gerade steht, ne? Er hat es ja auch geschafft. Also, er hat es geschafft. Das, Gott sei Dank hätte ich fast gesagt. Nicht über seine Grenze, also weil es war innerhalb des Möglichen, es war ja, hat er geschafft. Ja, hat aber eine Zeit lang gedauert, ne, bis er dahin kam. Ja. Und, was mir auch vorhin kam, es gibt doch diese Reihe auch über bedingte Befreiung, die geht zwar nicht mit Vertrauen los, sondern mit Leiden und dann kommt Vertrauen. Genau. Und als notwendige Bedingungen, aber nicht hinreichend, wo endeten die? Endet die bei Weisheit oder weißt du das? Die endet, glaube ich, bei Wissen von der Befreiung, ne? Oder? All the way. Ja. All the way. Also geht bis zum Schluss. Nur es ist nicht eine Struktur. Also wenn Unwissenheit da ist, ist Begehren da, ist Ergreifen da, ist Leiden da. Aber aus Leiden entsteht nicht notwendigerweise genau. Vertrauen, sondern kann Vertrauen entstehen und aus dem Vertrauen kann dann Piti oder was dann, Passati und so weiter und Samadhi und so weiter entstehen, also die Faktoren der Sammlung und darauf basierend dann die Einsicht und so weiter. Also von daher ist der Begriff überweltliche bedingte Entstehung nicht ganz korrekt. Das ist sowieso ein Widerspruch. Transzendentale. Transzendental. Ja, so wird es genannt, aber es ist eigentlich kein korrekter Begriff, weil bedingte Entstehung ist immer weltlich. Das ist ein Widerspruch in sich. Und abgesehen davon ist Paticca-Samuppada ist eine Konditioniertheit, während das, was dann eben auf Leiden aufbaut, ist eine Möglichkeit. Die sich aber aus diesem weisen Reflektieren ergibt. Ohne das ist nicht hinreichend. Ja. Unser Leiden haben wir irgendwo alle gewesen. Das macht es jedenfalls nicht. Oder? Aber nicht alle vertrauen. Ja. Vertrauen ist mir noch was eingefallen. Ist doch, glaube ich, so, oder dass eine Definition von dem Strom eingetreten ist, volles Vertrauen in Buddha, Dhammasangha und die Tugenden? Genau, unerschütterliches Vertrauen. Da gibt es noch das andere Wort, Passada, was so viel wie Erhellung, Zuversicht, könnte manche übersetzen sogar mit Erleuchtung. Nicht im Sinne von Erwachen, sondern ein heller innerer Geisteszustand, der, ja, man könnte sagen, sozusagen die Frucht oder die Auswirkung von Vertrauen und diesem ganzen Prozess ist ab einer gewissen Stufe. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi. Svākātu bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Patipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.